sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Linken Medienspiegel im August wollen wir beginnen mit einem Text aus dem Schattenbericht, den Berliner Zuständen 2012. Und hierin ist ein Interview mit einem Aktivisten des Protestcamps in Berlin auf dem Oranienplatz abgedruckt. Und es geht um Flüchtlinge rütteln an den deutschen Zuständen. Hier haben wir euch dieses Interview eingelesen und seit dem 7.8., also seit Mittwoch dieser Woche, befinden sich in Bitterfeld in einem kleinen Fidschi-Protestcamp im dortigen Park, direkt in der Innenstadt, 4 Flüchtlinge im Hungerstreik. Ihr seid herzlich eingeladen, dort vorbeizukommen, die bestehenden Flüchtlinge zu unterstützen. Also mit dem Thema Flüchtlingsproteste wollen wir beginnen und dann werden wir uns schwerpunktmäßig mit Atombomben fassen. Am 5.8. war der 68. Jahrestag des Atombombenabwurfs in Hiroshima und Nagasaki und da wird es jetzt an diesem Wochenende ja große Proteste geben in der Eifel, in Büchel. Dieses ist westlich von Koblenz, kurz vor der französischen Grenze und ein sehr kleines Kaff. Und dort in dieser grünen Eifel befindet sich ein Militärcamp, ein Fliegerhorst, wie es so heißt. Und dort lagern 20 Atombomben der US Air Force. Und falls diese zum Einsatz gebracht werden sollten, würden sie mit deutschen Tornados zum Abwurfort transportiert. Und dort wird es eine 24-stündige Blockade geben von Sonntag auf Montag dieses Fliegerhorstes. Und darüber wollen wir euch schwerpunktmäßig in dieser Sendung berichten. Und abschließend wollen wir euch mit einem Artikel, einem kurzen Artikel aus den Blättern für deutsche und internationale Politik mit dem Titel Union der Feigheit. Hier geht es darum, dass Evo Morales zwischenlanden musste, als er in Russland war zu Besuch beim dortigen Präsidenten und welche Präsidenten, welche Regierungschef ihn da die Überflugrechte verweigert haben. Das ist das, was wir euch jetzt in der Sendung bieten werden, also Schwerpunkt Atombomben und auch die kommende Modernisierung dieser Atombomben und eben Flüchtlingsproteste und welche Politiker denn so in der EU so das Sagen haben sollen. Ersten Beitrag stellen wir euch einen Artikel aus dem Berliner Zuständen, dem Schattenbericht, vor. Dieser erschien zuerst im Jahr 2007, beleuchtete die Berliner Zustände im Jahr 2006 natürlich und inzwischen hat sich dieses Heft zu einem ja 100-seitigen Buch entwickelt. Der Schwerpunkt der diesjährigen Ausgabe, also der Schattenbericht 2012, ist Rassismus in den Medien. Hier wird nachgefragt, wie rassistisch die Medien sind, wie Stereotype insbesondere über Roma reproduziert werden in den Medien und inwieweit eine unabhängige Recherche zwischen Medien und Verfassungsschutz möglich ist. Und dieser Schattenbericht wird herausgegeben von APABITS und der mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt in Berlin. Und wir haben uns entschieden, einen Bericht einzulesen, ein Interview einzulesen aus dem Schattenbericht aus den Initiativen. Hier kommt unter anderem die KUB, die Initiative für die Aufklärung des Mordes an Burak B., zu Wort. Natürlich Upperbits und im Reach Out. Und wir stellen euch ein Interview vor mit dem Titel Flüchtlinge rütteln an den deutschen Zuständen, Aufstand von ganz unten. Und hier wurde Turgay Ulu von Jaffan Otto interviewt. Refugees nennen sich die Flüchtlinge vom Berliner Oranienplatz. Besitzlos und in vielen Rechten eingeschränkt haben sie sich erhoben. Sie wollen nicht mehr abgeschottet sein von der Bevölkerung, in Heimen zusammengefercht, kaum mit dem Nötigsten versorgt und zur Untätigkeit gezwungen, bis die Ausländerbehörde über ihr Asylgesuch richtet. Ein Interview mit Turgay Ulu. Zur Person. Als Turgay Ulu vor 2 Jahren nach einer abenteuerlichen Flucht aus Istanbul Deutschland erreichte, versprach er sich als politisch Verfolgter Schutz und ein würdiges Leben. Aber der 39-Jährige landete in Sammelunterkünften, in denen Flüchtlinge isoliert sind und perspektivlos vegetieren. Weil er dies nicht mehr aushielt, verließ er im September 2012 sein Heim in Hannover und schloss sich in Würzburg dem Flüchtlingsmarsch an, der 600 Kilometer zu Fuß nach Berlin lief. In der Türkei verbrachte Turgay Ulu 15 Jahre im Gefängnis. Angeblich soll er als marxistisch orientierter Student an dem Fluchtversuch eines mutmaßlichen Mitglieds einer militanten Gruppe beteiligt gewesen sein. Dafür erhielt er die Todesstrafe. Später wurde das Strafmaß in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Nachdem Amnesty International sich für ihn einsetzte, weil das Verfahren gegen ihn von Fehlern und Rechtsbrüchen begleitet war, wurde die Haft unterbrochen. Er nutzte die Gelegenheit und setzte sich 2011 nach Griechenland ab. Auch dort landete er wieder im Gefängnis. Nach einem Hungerstreik mit mehreren anderen Häftlingen kam er jedoch nach 3 Monaten Haft frei und flüchtete nach Deutschland. Ungeachtet eines Reiseverbotes habt ihr im September 2012 den Flüchtlingsmarsch gestartet. Warum seid ihr losgegangen? Wir begannen in Würzburg mit dem Marsch, weil dort der Iraner Mohammed Razepa in einem Flüchtlingslager im Januar 2012 Selbstmord begangen hatte. Er hielt die isolierte Situation in dem Heim und seinen unsicheren Aufenthaltsstatus als Flüchtling nicht mehr aus. Mit seinem Selbstmord wollte er gegen die Zustände in Deutschland demonstrieren. Freunde trugen seinen Protest weiter und errichteten in der Würzburger Innenstadt ein Camp. Auch in anderen Städten gab es immer wieder Demonstrationen, bis wir uns dazu entschlossen, gemeinsam nach Berlin aufzubrechen, um unseren Widerstand zu zentralisieren. Für euch war der Marsch nicht ganz ungefährlich. Schließlich gilt für Flüchtlinge in Deutschland die Residenzpflicht, die eure Bewegungsfreiheit einschränkt. Ja, wir setzten uns ganz bewusst darüber hinweg. Zu Beginn unseres Marsches waren wir manchmal nur 15 Leute und einige von uns waren verunsichert, weil nicht klar war, ob sie uns laufen lassen würden. Aber niemand hielt uns auf. Mit der Zeit sind wir mutiger geworden. Auf unserem langen Weg durch Deutschland besuchten wir viele Lager. Und weil die Medien über uns berichteten, konnten wir unmögliche Zustände an die Öffentlichkeit bringen. Jetzt, im Rückblick, erscheint mir der Marsch zwar sehr beschwerlich, aber es war auch romantisch. Warum das? Nun, die Natur war großartig. Es gab überall Bäume, auch viele Obstbäume, die Vögel sangen. Ich war ja 15 Jahre in der Türkei im Gefängnis. Da hatte ich es vermisst, einen so langen Marsch zu machen. Wir schliefen draußen, abends schlugen wir Zelte auf, machten ein Lagerfeuer und kochten Essen. Natürlich war es auch sehr anstrengend. Ich hatte viele Blasen an den Füßen. Einmal musste sogar ein Arzt kommen, um meine Wunden zu behandeln. Aber dann ging es weiter. 600 Kilometer liefen wir, ohne einmal in ein Fahrzeug zu steigen. Für mich war es eine Reise in die Freiheit. Mein Kopf, der war frei. Nur hatten wir leider auch mit Nazis zu tun. In Erfurt, Leipzig und Potsdam demonstrierte die NPD gegen uns. Was ist dort passiert? Es waren immer nur wenige Nazis, die provozierten. Sie konnten nichts ausrichten, weil wir von einer Mehrheit unterstützt wurden. In Erfurt liefen 700 Menschen mit uns, in Leipzig 1000. Bei der ersten Demonstration nach unserer Ankunft in Berlin kamen sogar 8000 Menschen. Hier machte die Partei Pro Deutschland noch eine Aktion gegen uns am Brandenburger Tor. Hattet ihr Angst vor Übergriffen? Nein, überhaupt nicht. Wir erfuhren viel Unterstützung von antifaschistischen und antirassistischen Gruppen. Immer wenn wir bedroht waren, wie in Potsdam, als vielleicht 20 Nazis uns aufhalten wollten, gab es Initiativen, die uns beschützt hatten. Warum seid ihr nach Berlin gelaufen? Berlin ist die Hauptstadt und wir richten uns schließlich gegen Gesetze, die hier verabschiedet werden. Wir wollen, dass die Lager für Flüchtlinge geschlossen werden, dass die Residenzpflicht abgeschafft wird und dass die Abschiebungen gestoppt werden. Deshalb war klar, unser Marsch kann nur hier enden. Wenn man in die Geschichte schaut, dann werden alle Konflikte im Zentrum der Macht, in Hauptstädten ausgefochten. Im Moment leben in dem Camp, auf dem Uranienplatz und in der leerstehenden Schule, die wir im Dezember 2012 in der Reichenberger Straße besetzten, 125 Menschen. Manchmal sind wir auch mehr als 200 Flüchtlinge, die aus ganz Deutschland nach Kreuzberg gekommen sind. Berlin ist das Zentrum unseres Streiks. Noch nie gab es in Deutschland einen so entschlossenen Protest von Flüchtlingen. Wie hat eure Bewegung 2012 an Dynamik gewonnen? Wir haben es geschafft, viele Menschen darüber zu informieren, wie miserabel in Deutschland mit Flüchtlingen umgegangen wird. Es hat darüber eine breite Diskussion gegeben, die für uns erfolgreich war. In einigen Bundesländern haben wir es geschafft, dass die Residenzpflicht gelockert wurde und wir mehr Bewegungsfreiheit bekommen. Einige Orte haben auch das Gutscheinsystem aufgehoben. Also ihr habt schon einiges erreicht? Schon, es ist das Ergebnis unserer ständigen Aktionen, aber das reicht natürlich nicht aus. Was für Aktionen sind das? Wir haben beispielsweise im Oktober die nigerianische Botschaft besetzt, weil Deutschland die nigerianischen Flüchtlinge abschieben wollte. In Nigeria aber ist die Lage sehr angespannt, weil es bewaffnete Konflikte mit der islamischen Bewegung Boko Haram gibt. Es gab bei der Besetzung massive Polizeigewalt mit 26 Festnahmen. 5 Personen von uns waren verletzt, mussten teilweise sogar im Krankenhaus behandelt werden. Dagegen haben wir wiederum protestiert. Es kam immer wieder zu Übergriffen seitens der Polizei. Zwischenzeitlich schien es, als würde sich euer Protest spalten. War die Gruppe der Hungerstreikenden anderen zu radikal? Ich glaube nicht, dass eine Spaltung drohte. Wir hatten 2 Strategien. Die einen zogen ihren Hungerstreik durch, die anderen blieben im Camp. Wir leben alle gemeinsam auf der Straße und haben viele Aktionsformen. War es angebracht, einen Hungerstreik als Protestform zu wählen? Ein Hungerstreik ist natürlich drastisch, weil es genau 2 Möglichkeiten gibt, die eintreffen können. Entweder werden die Forderungen erfüllt und es bewegt sich was, oder das Leben ist vorbei. Die Hungerstreikenden vor dem Brandenburger Tor übten Druck auf die Politik aus. Nicht zuletzt deshalb kam es zu einem Treffen mit Politikern aus dem Innenausschuss des Bundestages. Hat das eure Situation verbessert? Ich weiß nicht. Die Grünen, die Linke und die Piraten haben unsere Ziele unterstützt. Die anderen Parteien haben sich gegen uns gestellt. Zum Beispiel verließ ein Abgeordneter der CDU bei dem Treffen den Raum. Wir haben lediglich einen Flyer verteilt, auf dem stand, dass die Residenzpflicht eine rassistische Auflage ist. Darüber waren einige Abgeordnete erbost. Es scheint sie zu stören, dass wir politisch argumentieren und uns als politische Bewegung verstehen. Wie verlief das Treffen? Wir führten eine hitzige Diskussion. Die CDU-Parlamentarier wollten unbedingt, dass wir einzeln unsere Probleme schildern. Wir sagten ihnen aber, dass wir eine politische Gruppe sind und es nicht nur um die Schicksale Einzelner geht, sondern wir wollen mit aller Entschlossenheit dafür einstehen, dass die Gesetze geändert werden. Unsere Haltung hat sie sehr verwundert, damit konnten sie nicht umgehen. Als der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Oktober Kanzlerin Angela Merkel in Berlin besuchte, war das für dich ein besonderes Ereignis? Ja, natürlich. Wir zogen natürlich mit unseren Bannern zum Brandenburger Tor und demonstrierten dort lautstark. In der Türkei gibt es noch immer 10.000 politische Gefangene, von denen ich ja auch einer war. Erdogan hat Merkel auf dem Treffen eine Liste gegeben, auf der 70 Personen türkischer Staatsangehörigkeit standen, um deren Auslieferung er bittet. Ich erfuhr, dass nach diesem Staatsbesuch 3 Personen, die auf der Liste standen, in Griechenland verhaftet wurden. Dieses Vorgehen gegen Flüchtlinge und die Isolation in den Lagern in Deutschland und anderswo in der EU, das ist natürlich nur eine Ebene. Man muss die Situation im Zusammenhang mit dem kapitalistischen System betrachten, das eine Individualisierung und eine Vereinzelung forciert. Unsere Proteste gegen die Isolierung sind somit nicht nur ein Flüchtlingsproblem. Nein. Man muss den Gesamtzusammenhang sehen. Wenn man sich anschaut, warum Menschen flüchten, warum Afghanistan bombardiert wird und im Irak Bomben hochfliegen, dann lautet die Antwort, dass Krieg auch wegen geostrategischen Aspekten geführt werden und wegen Rohstoffressourcen, die es in den Ländern gibt. Die Bevölkerung wiederum flüchtet, weil sie nicht im Bombenhagel sterben will. Das ist nach der Genfer Konvention legitim. Wenn nun hier in den Zielländern der Flüchtlinge eine Wirtschaftskrise herrscht, sich die Situation zuspitzt, dann erhöht sich in diesen Ländern der Rassismus erheblich. Die Aggression trifft zuerst die Flüchtlinge, weil sie arm und weil sie Außenseiter sind. Flüchtlinge gehören zu den Schwächsten der Gesellschaft. Ja, sicher. Es gibt viel Ungerechtigkeit. So existiert etwa für die EU-Bürger eine komfortable Freizügigkeit innerhalb der Gemeinschaftsstaaten. Aber wir Flüchtlinge sind davon ausgeschlossen. Ich darf zum Beispiel nicht von Hannover hierher ins Camp kommen. Aber wir brechen mit diesen Beschränkungen Tag für Tag, bis sie abgeschafft werden. So, Turgay Ulu. Und online findet ihr den Schattenbericht unter blog.schattenbericht.de als PDF. Die Flüchtlinge haben bundesweit vor einem Jahr begonnen, die Lager zu verlassen, die Lager, in denen sie ausgelagert sind, in alte Militärkasernen, in marode Barackensiedlungen, irgendwo im Wald, und haben ihre Proteste in die Städte getragen. Genau dieses passiert jetzt zurzeit in Stuttgart, in Bitterfeld, in Eisenhüttenstadt, in Nürnberg. Und nächste Protestcamp der Flüchtlinge befindet sich von Halle aus gesehen in Bitterfeld. Und auch hier wird der Protest geführt unter den Forderungen der Anerkennung der Asylgründe und einem Bleiberecht. Es wird protestiert für die Abschaffung der Residenzpflicht, für die Abschaffung der Lager, für eine freie Wahl des Wohnortes und der Wohnung und für das Recht zur Arbeit und zum Lernen, sowohl Sprache als auch Berufsausbildung werden gefordert. Und seit Mittwoch befinden sich 4 Flüchtlinge im Protestcamp in Bitterfeld, direkt in der Innenstadt im Hungerstreik. Alle Infos hierzu findet ihr online unter refugeeprotest.btf.blogsport.de oder zum Beispiel auch unter der Homepage von no-lager-halle.org. Nun kommen wir zu unserem Schwerpunkt, zu den Atombomben und den Modernisierungen der Atombomben. Und wir beginnen diesen Schwerpunkt mit einem Artikel vom 27.04. aus der Frankfurter Rundschau. Und dieser heißt: Das atomare Blatt wendet sich. Die Abschaffung der Atomwaffen ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sie nie eingesetzt werden. Ehe wir uns dann mit einem Ausschnitt aus dem IPPNW, also den Ärzten zur Verhütung des Atomkrieges, zu einem Artikel kommen über das Projekt B6112, also die Atomwaffenmodernisierung. Und dann wollen wir genauer schauen, was damit zusammenhängt, also die Rolle der Tornado-Flieger, und hierzu einen Artikel des Institutes BITS. Dann ist natürlich die Forderung Abzug statt Modernisierung, atomwaffenfrei jetzt. Und abschließend wollen wir euch dann über Büchel und was dort passiert an diesem Wochenende informieren. Die Abschaffung der Atomwaffen ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass sie nie eingesetzt werden. Die anhaltenden Krisen um Nordkorea und den Iran werfen die Frage auf, ob die Staaten im Besitz von Atomwaffen mit ihrer unzeitgemäßen Strategie der atomaren Drohung wirklich neue Atomwaffenstaaten verhindern können. Oder werden sie zunehmend selbst ins Visier von Ländern geraten, die versuchen, sich mit eigenen atomaren Drohungen unangreifbar zu machen? Atomwaffen werden mehr und mehr zu einer Bürde. Die offiziellen Atomwaffenstaaten China, Frankreich, Großbritannien, Russland und USA, die auch die 5 permanenten Mitglieder des UN-Sicherheitsrates stellen, verstärken ihre Kooperation. So geben sie zum Beispiel bei internationalen Treffen gemeinsame Statements ab. Im April 2013 tagte in Genf eine Konferenz zur Vorbereitung der nächsten Überprüfungskonferenz des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages im Jahr 2015. Doch die Atomwaffenstaaten zeigen keinerlei Initiativen, ihre Atomwaffen in absehbarer Zeit aufzugeben. Dabei wächst in der Zivilgesellschaft und bei vielen Regierungen die Sorge vor den humanitären Folgen eines Atomwaffeneinsatzes. Die International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, drängt auf ein Verbot sämtlicher Atomwaffen und argumentiert dabei mit humanitären Folgen. Angesichts der langfristigen Strahlungswirkung, die zu der massiven Zerstörungskraft hinzukommen würde, scheint es undenkbar, auch nur den Einsatz einer einzigen Bombe in Betracht zu ziehen. Viele Staaten rücken das humanitäre Argument deutlich mehr ins Zentrum. In Genf haben 77 Staaten gemeinsam ein Papier eingebracht, in dem es heißt, auf die katastrophalen Folgen einer Atomwaffenexplosion, egal ob unabsichtlich, aus Kalkül oder weil der Eskalationspfad einen Einsatz vorsieht, ist keine angemessene Reaktion möglich. Es müssen sämtliche Anstrengungen unternommen werden, um diese Gefahr zu beseitigen. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen, dass Atomwaffen niemals wieder eingesetzt werden, sie vollständig abzuschaffen. Deutschland hat diese Erklärung nicht unterstützt. Aufgrund der jüngsten Eskalation der koreanischen Krise haben die Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges, IPPNW, die humanitären Folgen eines Angriffs auf Seoul und Pyongyang mit einer 10-Kilotonnen-Bombe untersucht. Das ist etwas weniger als die Hiroshima-Bombe und eine Bombengröße, über die Nordkorea nach Meinung von Experten verfügen könnte. Seoul hat eine sehr hohe Bevölkerungsdichte. Daher hätte eine Atomwaffe hier besonders schwere Folgen. 140.000 Menschen würden binnen weniger Tage sterben und mehr als 1 Million würde teils schwere gesundheitliche Schäden davontragen. In Pyongyang kämen fast auf der Stelle etwa 11.000 Menschen um. Bereits im März 2013 kam in Oslo eine Staatenkonferenz zu dem Schluss, dass es unmöglich sei, sich angemessen auf die Folgen einer Atomwaffenexplosion vorzubereiten. Ein nuklearer Angriff würde nicht nur die Bevölkerung treffen, sondern auch die Rettungsdienste, medizinisches Hilfspersonal, die Kommunikation und Transportwege. Erste Hilfe zu leisten wäre eine fast unlösbare Herausforderung. Schon die Versorgung der vielen Opfer der Hitzewelle mit Verbrennungen zweiten und dritten Grades wäre praktisch unmöglich. Die Behandlung einer akuten Strahlenkrankheit ist sehr aufwendig und dient in der Regel lediglich palliativen Zwecken. Die Krankenhäuser, die nicht zerstört oder beschädigt sind, wären dem Ansturm Hilfesuchender nicht gewachsen. Großbritannien, China, Frankreich, Russland und die USA haben die Konferenz in Oslo boykottiert. Ihre kollektive Abwesenheit macht deutlich, wie nervös die Debatte um die humanitären Folgen sie macht. Sie begründeten ihr Fernbleiben damit, dass die Konferenz von den erfolgreichen Schritt-für-Schritt-Bemühungen zur Reduzierung der Atomwaffen ablenke. Tatsächlich? Die multilateralen Gespräche über nukleare Abrüstung stocken bereits seit 17 Jahren und die bilateralen Abkommen zwischen den USA und Russland entsprechen lediglich der Reduzierung, die aufgrund der Konsolidierung der jeweiligen Atomwaffenarsenale ohnehin anstand. Paradoxerweise arbeiten die Staaten, die ihre Atomwaffen in der Vergangenheit gegeneinander gerichtet hatten, jetzt eng zusammen, beim Versuch, an den vorgeblichen Machtinstrumenten festzuhalten. Unter dem Druck von Nicht-Atomwaffenstaaten, die endlich echtes Engagement für nukleare Abrüstung sehen wollen, schließen sie sich immer enger zusammen. Sollte sich der Rest der Welt einig sein, dass es Zeit ist, die Atomwaffen zu verbieten, könnte sich das nukleare Blatt wenden. Am Ende stünden die Atomwaffenstaaten isoliert da, wie die Raucher draußen vor der Tür, in einem Sturm, während die anderen drinnen sicher und warm zusammen verweilen. Xante Hall arbeitet als Abrüstungsexpertin der Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges. Das Projekt B6112, Atomwaffenmodernisierung in Europa. Die deutsche Regierung hat sich in Chicago damit einverstanden erklärt, dass die US-amerikanischen Atomwaffen vorerst in Deutschland bleiben können. Sie hofft, trotz fragwürdiger Aussichten, dass diese Waffen in der nächsten Runde amerikanisch-russische Abrüstungsgespräche überflüssig werden. Zugleich widerspricht sie aber den Modernisierungsplänen der USA nicht öffentlich und meint, das sei eine nationale Angelegenheit der USA. Weil es keinen hörbaren Widerspruch gibt, kann Washington die Modernisierung seiner Bomben mit Hochdruck vorantreiben und argumentieren, die NATO wolle es so. Unter dem Vorwand einer Lebensdauerverlängerung der B-61-Bomben entsteht eine ganz neue Bombe, die B-61-12. Life Extension Program, so wird die Modernisierung der B-61-Bombe in den USA genannt. Das hört sich zunächst ziemlich harmlos an. Präsident Obama hat ja versprochen, dass die USA keine neuen Atomwaffen bauen werden. Doch die Pläne der US-Atomwaffenbehörde zeigen, dass die B-61-Bombe so weit modernisiert werden soll, dass sie neue Einsatzmöglichkeiten bietet und viel flexibler genutzt werden kann. Damit gewinnt sie an militärischem Nutzwert und vergrößert die Rolle, die Atomwaffen spielen können. Die bisherigen, dummen Atombomben sollen zu Lenkwaffen umgerüstet werden. Nicht jedes Teil der Bombe wird durch ein neues ersetzt werden. Vorhandene nukleare Komponenten werden wiederverwendet, nur teilweise modernisiert oder möglichst originalgetreu nachgebaut. Wichtiger sind Verbesserungen an anderen Komponenten, die die Bomben lenkbar, präzise und zielgenauer machen. Dann können sie mit einer geringeren Sprengkraft die gleichen Ziele zerstören wie zuvor mit einer viel größeren. Auch künftig wird es möglich sein, für einen Einsatz wahlweise die Sprengkraft der Bomben auf Werte zwischen 0,3 und 50 Kilotonnen einzustellen. Dieselbe Bombe kann also entweder als Mini-Nuke oder mit der vierfachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe zur Explosion gebracht werden. Da die B-61-12 präziser ist, würde ihr Einsatz weniger sogenannte Kollateralschäden verursachen. Der radioaktive Fallout sei geringer, als wenn man eine Bombe mit größerer Sprengkraft auf das gleiche Ziel werfen würde. Das Argument suggeriert jedoch, dass man die Bombe bedenkenloser einsetzen kann. Dabei wird offiziell argumentiert, sie sei nur zur Abschreckung da. Die Hemmschwelle gegen einen Atomwaffeneinsatz kann damit sinken und die Versuchung, solche Atomwaffen tatsächlich einzusetzen, könnte steigen. Die Modernisierung der B-61 kommt als Einstiegsvorhaben in eine umfassende Modernisierung des gesamten Atomwaffenkomplexes der USA eine Schlüsselrolle zu. Wir bekommen aber nur die Spitze des Eisberges zu sehen. Nicht nur das Gesamtarsenal der US-Atomwaffen, sondern auch die Trägersysteme und die Herstellungsanlagen werden komplett überholt. Die USA stehen mit ihrem Vorhaben nicht alleine da, doch sind sie diejenigen, die vorangehen. Fast alle anderen Atomwaffenstaaten, China, Frankreich, Großbritannien, Indien, Israel, Pakistan und Russland, sind ebenfalls dabei, ihre Atomwaffen und Trägersysteme zu modernisieren. Auch wenn die Zahl der Atomwaffen weltweit sinkt, besteht eine Art Wettrüsten um die Fähigkeiten der modernisierten Waffen. Welche Ziele sie zerstören, ob sie eine Raketenabwehr überwinden können und so weiter. Nur der Marktführer, das heißt die USA, kann das Wettrüsten stoppen. Deswegen ist es von doppelter Wichtigkeit, eine B-61-Modernisierung zu verhindern, um den Abzug aus Deutschland zu ermöglichen und um das globale Wettrüsten zu beenden. Bücher liegen nicht nur Atombomben der USA, die aufwendig zu sogenannten intelligenten Bomben modernisiert werden sollen. Was nicht jeder weiß, ist, dass in Büchel ebenfalls deutsche Kampfflugzeuge Typ Tornados stationiert sind, die mithilfe von deutschen Piloten diese Atombomben zum möglichen Einsatz bringen sollen. Die Tornados werden derzeit kostenaufwendig aufgerüstet. Darüber handelt der nächste Text, der Tornado als Nuklearwaffenträger, von Ottfried Nassauer. Ottfried Nassauer ist Leiter des Berliner Instituts für Transatlantische Sicherheit, BITS. Dieses Institut wurde im Juni 1991 von Friedensforschern aus der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik gegründet und es befasst sich seither mit Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Rüstungskontrolle und Abrüstung sowie mit militärischen und militärpolitischen Fragen. Die Bundesrepublik Deutschland beteiligt sich seit Jahrzehnten an der nuklearen Teilhabe im Rahmen der NATO. Sie hat dem Bündnis zugesagt, bis zu 46 Kampfflugzeuge vom Typ Tornado als Trägersysteme für den Einsatz nuklearer Waffen zur Verfügung zu stellen. Diese Zusage wurde zuletzt im Kontext des NATO-Gipfels von Chicago 2011 indirekt erneuert, als die Allianz beschloss, die seitens der USA in Europa stationierten rund 180 nuklearen Bomben der Modelle B-61-3 und B-61-4 bis auf Weiteres beizubehalten. Luftwaffenplanung. In der jüngeren Vergangenheit unterhielt die Luftwaffe von ihrem ursprünglich in den Jahren 1981-82 bis 1992 angeschafften 357 Tornados noch 185 Flugzeuge. Derzeit wird der Bestand auf 85 Flugzeuge reduziert. 25 Flugzeuge sollen künftig beim Aufklärungsgeschwader 51 eine fliegende Staffel für die bemannte fliegende Aufklärung bilden, die zudem die Aufgabe Unterdrückung der gegnerischen Luftverteidigung und Seezielbekämpfung übernimmt. 14 Flugzeuge verbleiben zur Ausbildung auf der Holloman Air Force Base in den USA. Die restlichen 44 Tornados werden in zwei Staffeln beim Jagdbombengeschwader 33 in Büchern zum Einsatz kommen und dort mit den Aufgaben Luftnahunterstützung, Luftbodenangriff und nukleare Teilhabe betraut. In Büchern stehen für die deutschen Tornados nach Freigabe durch den US-Präsidenten US-Nuklearwaffen der Typen B-61-3 und B-61-4 zur Verfügung, die nach derzeitiger Planung ab 2019 durch eine neue, deutlich verbesserte Version, die nach heutiger Schätzung mehr als 10 Milliarden Dollar kostende B-61-12 abgelöst werden. Die Nutzungsdauer des Tornados. Da die NATO beschlossen hat, die Daueraufgabe nukleare Teilhabe vorläufig beizubehalten, stellt sich die Frage, wie lange der Tornado noch in Dienst gehalten werden kann. 2008 antwortete die Bundesregierung auf eine große Anfrage der Grünen. Die Bundeswehr plant das Waffensystem Tornado zumindest bis 2020 in Dienst zu behalten. Das zumindest bis auch über hinaus heißen kann, bestätigte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am 6. Oktober 2010. Zwei Jahre später deutete ein Sprecher des Bundesministeriums für Verteidigung in einer Regierungspressekonferenz, also es ist so, dass das Waffensystem Tornado, das auch, ich betone auch, die Rolle hat, als nuklearwaffenfähiges Trägersystem zu fungieren, nach jetziger Planung über das Jahr 2025 hinaus in der Bundeswehr in Nutzung zu halten sein wird. Dass die Restlaufzeit der Tornado-Flugzeuge dehnbar ist, hat einen guten Grund. Die Luftwaffe kann die Nutzungsdauer des Tornados selbst steuern. Zelle und Triebwerke haben eine garantierte Mindestlebensdauer von 8.000 respektive 7.500 Flugstunden, die bei Weitem noch nicht erreicht ist. Erst 2011 überschritt der erste 29 Jahre alte Tornado 5.000 Flugstunden. Es war eine überdurchschnittlich viel geflogene Ausbildungsmaschine. Steuerungsmöglichkeiten bieten sich der Luftwaffe zum Beispiel, wenn Flugzeuge zur endgültigen Auswanderung vorgesehen sind oder nicht mehr modernisiert werden sollen. Sie können dann häufiger genutzt werden, während andere Flugzeuge, die modernisiert und weiter in Dienst bleiben sollen, geschont werden und somit eine längere Lebensdauer bekommen können. Hält man zudem mehr Flugzeuge in Dienst als unbedingt benötigt und fliegt sie wenig, so dehnt sich die maximale Nutzungsdauer der Tornado-Flotte ebenfalls weiter aus. Das gleiche geschieht, wenn den Piloten zum Beispiel aus Kostengründen weniger Flugstunden pro Jahr zugebilligt werden. So will die Luftwaffe ihre Tornado-Flotte pro Jahr insgesamt für rund 11.500 bis 13.310 Flugstunden nutzen. Somit entfallen auf jedes Flugzeug durchschnittlich zwischen 135 und 157 Flugstunden pro Jahr. Bei einer so geringen jährlichen Nutzung kommt das Jahr 2030 schnell in Reichweite. Selbst 2035 könnten theoretisch doch immer Tornados fliegen. Eine deutlich über diese Zeiträume hinausgehende Verlängerung der Nutzungsdauer des Tornados wäre theoretisch, aber zu sehr hohen Kosten möglich, wenn ein Programm zu einer erneuten Verlängerung der Lebensdauer von Zelle und Triebwerk aufgelegt werden würde. Ein solches Programm enthält die derzeitige Bundeswehrplanung nicht. Die Tornado-Modernisierung. Derzeit werden die 85 Tornado-Flugzeuge, die die Bundeswehr in Dienst haben will, mit einem Gesamtaufwand von rund 900 Millionen Euro bis 2017 erneuert modernisiert. Ein solcher Aufwand lohnt nur, wenn der Tornado über 2025 hinaus genutzt werden soll. Die ersten dieser modernisierten Tornados bekam die Luftwaffe im August letzten Jahres. Maßnahmen, die spezifisch der Integration der modernisierten Nuklearwaffe vom Typ B-61-12 dienen, sind in diesem Programm bislang nicht enthalten und derzeit auch nicht geplant. Ein weiteres Upgrade des Tornados ist für die Zeit ab 2018 bei der Industrie in Vorbereitung, aber derzeit noch nicht vertraglich gebunden. Auch die Industrie hat also den Nutzungszeitraum nach 2025 bereits im Blick. Auch in diesem Vorhaben ist die Integration der B-61-12 bislang, soweit bekannt, der Zeit noch nicht enthalten. Im Zuge der Einführung der B-6112-Atombombe müssen die deutschen Tornado-Flugzeuge wahrscheinlich an die neue Waffe angepasst und mit einem Verbindungsmodul zwischen Bombe und Flugzeug ausgestattet werden. Es muss sichergestellt werden, dass das ältere Flugzeug mit der neuen, vollständig digitalisierten Bombe kompatibel ist und über eine entsprechende Software verfügt. Beides muss wahrscheinlich in den USA entwickelt werden. Wer die Kosten trägt, ist derzeit noch nicht endgültig klar. Abzug, Stadtmodernisierung, atomwaffenfrei dort jetzt. Die Kampagne Atomwaffenfrei dort jetzt wendet sich gegen einen weiteren Verbleib der US-Atomwaffen in Deutschland. Die Bundesregierung hat bereits im Koalitionsvertrag 2009 erklärt, sich für den Abzug dieser Relikte des Kalten Krieges einzusetzen. Auch der Bundestag bestätigte dieses Ziel in einem überparteilichen Beschluss vom 26. März 2010. Diese Entscheidungen müssen nach wie vor umgesetzt werden. Doch die NATO hat beim Gipfel in Chicago im Mai 2012 keinen Konsens über den Abzug der Atomwaffen zum Eifelort Büchel erzielen können. Schlimmer noch, das Bündnis beschloss, eine nukleare Allianz zu bleiben, solange es Atomwaffen gibt. Es hat aber auch erklärt, dass es die Möglichkeit gibt, die Zahl der US-Waffen in Europa zu reduzieren, dass das Bündnis entschlossen ist, eine sichere Welt für alle anzustreben und die Bedingungen für eine Welt ohne Kernwaffen zu schaffen. So das Zitat. Die NATO verschwiegt die Absicht der USA, ihre B-61-Bomben, also Atombomben, umfassend zu modernisieren, damit sie bis in die zweite Hälfte des 21. Jahrhunderts einsetzbar bleiben. B-61-Bomben sind auch in Büchel stationiert. Der fehlende NATO-Konsens zum Abzug darf die Bundesregierung nicht daran hindern, konkret auf ein Verbot von Atomwaffen hinzuarbeiten und mit gutem Beispiel voranzugehen. Im Gegensatz zur Behauptung der Bundesregierung kann Deutschland sehr wohl als Mitglied der NATO Einfluss auf die US-amerikanische Entscheidung nehmen, die B-61-Bomben zu modernisieren. Die nukleare Teilhabe gestattet es der Bundesregierung, sich in der nuklearen Planungsgruppe der NATO über die Atomwaffen auf ihrem Hoheitsgebiet zu äußern. Die Bundesregierung muss weiterhin gegenüber den USA mit Nachdruck deutlich machen, dass der Deutsche Bundestag den Abzug der Atomwaffen beschlossen hat. Daher dürfen keine neuen Atomwaffen stationiert werden. Wir brauchen jetzt deutliche Fortschritte in Richtung einer atomwaffenfreien Welt. Die Kampagne Atomwaffenfrei dort jetzt fordert alle politischen Parteien auf, noch vor der Bundestagswahl in ihren Wahlprogrammen zu erklären, dass die Fraktionen sich in der nächsten Legislaturperiode mit Nachdruck für eine vertragliche Ächtung aller Atomwaffen weltweit einsetzen werden. Als erster Schritt muss der sofortige Abzug der Atomwaffen aus Deutschland umgesetzt werden. Beide Vorhaben sollen im Koalitionsvertrag festgeschrieben werden. Darüber hinaus fordert Atomwaffenfrei dort jetzt, es dürfen weder Haushaltsmittel für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur noch für eine Modernisierung der Trägerflugzeuge für Atomwaffen in Deutschland genehmigt und ausgegeben werden. Derzeit finden in der Südeifel am Atomwaffenstandort Büchel verschiedene Protestaktionen statt. Gerade gibt es ein Friedenscamp in der Nähe des Haupttores und eine Fastenaktion vor dem Haupttor des Atomwaffenstandortes. Der Höhepunkt der Aktion wird eine 24-stündige Musikblockade der Zufahrtstore sein. Dabei gibt es eine große Bühne vor dem Haupttor, wo die Protestaktion 5 vor 12 am 11. August, also am Sonntag, mit dem Auftaktkonzert der Lebenslaute startet. Die Lebenslaute sind ein klassisches temporäres Orchester, das sich für Aktionen einmal im Jahr trifft. Danach bewegen sich die Menschen gegen 14 Uhr zu den weiteren Toren, sodass dann alle Tore blockiert sind. Dabei gehen die Lebenslaute zu einem Tor. Ein anderes Tor wird von dem Frauenwiderstand plus Trommeln blockiert. Ein anderes blockiert zum Beispiel Bike Beats Bomb. Das Haupttor wird von der Großveranstaltung Rhythm Beats Bomb blockiert, wo, wie der Name schon sagt, man Musik hören und auch abtanzen kann. Dort werden verschiedene Bands auftreten, so zum Beispiel Nina Hagen, Vareike, Gia Gia, Klaus der Geiger, die üblichen Verdächtigen und mehr. Parallel dazu wird es am Haupttor und auch an den anderen Toren verschiedene bunte und kreative Aktionen geben, zum Beispiel Theaterworkshops, Improvisationsworkshops. Da gibt es bestimmt auch einen Austausch zwischen den einzelnen Toren. Wer jetzt noch hinfahren möchte, der kann das natürlich gerne tun. Die Aktionsvorbereitung, die Aktionstage beginnen am 9. August, am morgigen Freitag. Diejenigen können mitmachen, mitspielen, wenn sie Instrumente spielen können. Also Musiker sind bestimmt willkommen. 24 Stunden müssen auch gefüllt sein. Oder mit tanzen, einfach mit da sein, mit zuhören, mitmachen. Ja. Und online findet ihr alle Informationen unter atomwaffenfrei.de oder unter ippnw.de oder der Deutschen Friedensgesellschaft auch. We'll be right back. viel zu unserem Hauptthema diese Sendung, zu der geplanten Modernisierung der Atombomben und der demzufolge Modernisierung der Tornados, der Bundesregierung. Und abschließend kommen wir nun zu einem Artikel aus den Blättern. Er ist unter der Rubrik zu finden aufgespießt und ist geschrieben worden von Uli Gellermann und heißt Union der Feigheit. 12 Stunden saß der bolivianische Präsident Evo Morales im EU-Knast, weil die Vereinigten Staaten glaubten, Edward Snowden befinde sich an Bord seiner Maschine. Gegen jedes Völkerrecht verweigerten europäische Vasallenstaaten dem Bolivianer den Überflug, durchsuchten Beamte des österreichischen Duodez-Staates kühn dessen Flugzeug nach jenem Mann, der den Europäern die Wahrheit über ihren Rang offenbarte, Objekte der unerträglichen Spitzelei der USA und des mit ihr verbündeten Großbritanniens zu sein, dem sie kurz zuvor mal wieder einen Preisnachlass auf die EU-Mitgliedschaft gegeben hatten. Mit welchem freiwilligen Zwergentum haben wir es hier zu tun? Da ist zunächst Fehmarn Werner, der so tapfer seine Grenzbeamten in Morales Flugzeug abkommandierte. Er ist der erste Kanzler der Republik Österreich, gegen den strafrechtlich ermittelt wird. Natürlich in einer Medienkorruptionssache. Zur dortigen Kronenzeitung schaut die hiesige Bild bewundernd auf. So hinterfotzig wäre sie auch gern. Es war die spanische Regierung unter Mariano Rajoy, die auf eine Durchsuchung des Flugzeugs gedrängt hatte, sich aber immer noch der Offenlegung der Franco-Verbrechen verweigert. Rajoy selbst begann seine Karriere in spanischen Liegenschaftsämtern, wo der übliche spanische Bauskandal seinen Anfang nahm und kein Ende findet. Nun ist er die Sumpfblüte einer Partei, die an Permakorruption krankt und mit ihrer Nähe zum düstersten Flügel des Katholizismus das Mittelalter nicht verlassen hat. Der nächste Überflugsverweigerer ist Enrico Letta. In der italienischen Version der Jungen Union groß geworden, ist er die bleiche Verkörperung der Büroklammer auf zwei Beinen. Er gehört zu den Parteizüchtern des Partito Democratico, einer Partei, die kontinuierlich vor Berlusconi einknickte. Jetzt sitzt er einem Italien vor, das noch immer eine große Geschichte hat, aber kaum noch eine politische Zukunft, geschweige denn eine demokratische Ehre. Ach, Pedro Castos Coelho ist portugiesischer Premierminister. Zwar laufen ihm gerade die Minister weg, zwar hasst ihn sein Volk als Gehilfe der Merkelschen Sparpolitik, zwar hat er kein noch so kleines Konzept für das wirtschaftlich und sozial kaputte Portugal, aber für ein Fummeln an den Überflugrechten langt der Mut des ehemaligen Finanzmanagers allemal. Und warum hat sich der ungelenke Franzose damals freiwillig zum Wehrdienst gemeldet, trotz Ausmusterung? Patriotismus war es wohl kaum, sonst hätte François Hollande die Franzosen nicht mit seiner Präsidentschaft behelligt. Er, der so ziemlich jedes Wahlversprechen brach, musste in Mali militärisch eingreifen, weil seine Umfragewerte sanken. Vielleicht könnte vergossenes Blut in fremden Ländern seine Unfähigkeit übertünchen. Und schließlich Angela, die Freiheitskämpferin. Als es um einen Platz für Snowden ging, lagen für sie die Voraussetzungen für eine Aufnahme nicht vor. Keine Mauerfeier ohne Merkel, aber jetzt, als eine kleine Geste der Freiheit möglich und notwendig gewesen wäre, bürokratisches Geseire einer Kanzlerin, die klug erscheinen möchte und doch nur raffiniert ist. Die EU war mal ein Projekt der Freiheit. Freiheit der Grenzen, Freiheit der Meinungen, und auch ein wenig Freiheit gegenüber den USA standen auf der Agenda der vereinten Europäer. Jetzt darf man getrost von der Union der Feigheit reden, von der Union der Schande, von einer Union, die sich selbst aufgegeben hat. Das war der linke Medienspiegel im August mit dem Schwerpunkt Atombomben. Und wir hören uns in einem Monat wieder. Und ihr findet den Medienspiegel unter medienspiegel.blogsport.de.